Die Darmbewohner eines Erwachsenen. In Sachen Mikrobiota gilt man als erwachsen, wenn man etwa 3 Jahre alt ist. Erwachsen sein heißt in einem Darm wissen, wie man funktioniert und was man mag. Von jetzt an befinden sich bestimmte Darmmikroben auf einer gigantischen Reiseexpedition durch unser Leben. Die Route geben wir vor, mit dem, was wir essen, ob wir Stress haben, in die Pubertät kommen, krank sind oder altern. Täglich wechselnde Möglichkeiten bieten sich an. Mal sind praktische Milchverdauer im Käsebrot, mal ein Haufen Salmonellen im köstlichen Tiramisu. Manchmal verändern wir unsere Darmflora und manchmal verändert sie uns. Wir sind ihr Wetter und ihre Jahreszeiten. Sie können uns pflegen oder vergiften. Wir wissen bei Erwachsenen nur ansatzweise, was die bauchige Bakteriengemeinschaft alles bewegen kann. Wissenschaftler, die sich mit unseren Darmbakterien beschäftigen, müssen eine noch fast unbekannte neue Welt verstehen und in Bezug zu der großen Welt setzen. Sie müssen wissen, wer da wie in unserem Darm wohnt. Also nochmal und jetzt genauer, wer sind sie? In der Biologie ordnet man gerne. Das funktioniert beim eigenen Schreibtisch genauso wie bei unserer Erde. Zuerst einmal wird alles in 2 große Schubladen gepackt. Lebendiges kommt in die eine, Nichtlebendiges in die andere. Dann wird weiter unterteilt. Alles Lebendige wird in 3 Bereiche aufgeteilt: Eukaryoten, Archaeen und Bakterien. Von allen dreien findet man auch Vertreter im Darm. Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, jeder der 3 hat einen gewissen Charme. Eukaryoten bestehen aus den größten und komplexesten Zellen. Sie können mehrzellig und ziemlich groß werden. Ein Wal ist ein Eukaryot. Menschen sind Eukaryoten. Ameisen übrigens auch, obwohl sie schon viel kleiner sind. Eukaryoten lassen sich nach der modernen Biologie in 6 Untergruppen aufteilen. Amöbisch kriechende Wesen, Wesen mit Scheinfüßchen, also ohne echte Füße, pflanzenartige, Einzeller mit Mundgruben, algige und Opisthokonta. Falls der Begriff Opisthokonta, griechisch für hinterpolige, nicht bekannt ist, das sind alle Tiere, inklusive Menschen, aber auch Pilze. Wenn man also einer Ameise auf der Straße begegnet, darf man biologisch korrekt seinem Opisthokonta-Kollegen zuwinken. Die häufigsten Eukaryoten im Darm sind Hefen, die im Übrigen auch zu den Opisthokonta gehören. Wir kennen sie zum Beispiel aus dem Hefeteig. Es gibt aber noch viele andere Hefen. Archaeen sind irgendwie so ein Zwischending. Keine richtigen Eukaryoten, aber auch keine Bakterien. Ihre Zellen sind klein und komplex. Um dem etwas verwaschenen Image etwas entgegenzusetzen, könnte man sagen, Archaeen sind echt krass. Sie stehen auf die Extreme im Leben. Es gibt Hyperthermophile, die sich bei über 100 Grad Celsius richtig wohlfühlen und oft bei Vulkanen abhängen. Acidophile, die in hochkonzentrierten Säuren umherschippern. Barophile, die großen Druck auf ihre Zellwände mögen, wie auf dem Meeresgrund. Und Halophile, die am besten in stark versalzten Gewässern klarkommen. Das Tote Meer finden sie prima. Die wenigen, die sich auf ein Leben im relativ unextremen Labor einlassen, sind meist die kälteliebenden Archaeen. Sie mögen die minus 80 Grad Celsius Gefrierschränke. In unserem Darm kommt oft eine Archaeenart vor, die vom Abfall anderer Darmbakterien lebt und leuchten kann.